denn dieser erotische Spielmensch braucht gar kein Verliebtsein für sein Begehren. Schon die Ahnung, die knisternde, noch nicht fassbare Nähe eines Abenteuers hitzt seine Fantasie zu Vorlust und Leidenschaft. Von Hunderten bloß ein Beispiel. Die Episode gleich zu Anfang des zweiten Bandes, wo Casanova in wichtigster Angelegenheit mit Eilpost nach Neapel reist. Da sieht er unterwegs in einem Gasthaus, in einem Nachbarzimmer, in einem fremden Bett, bei dem ungarischen Hauptmann eine schöne Frau. Nein, toller noch, er weiß ja damals noch nicht, ob sie schön ist, denn er hat die unter der Bettdecke verborgene gar nicht gesehen. Er hat nur ein junges Lachen gehört. Lachen einer Frau. Und schon beben ihm die Nüstern. Nichts weiß er von ihr. Nicht, ob sie verlockend ist, ob schön oder hässlich, jung oder alt, willig oder abwehrend, frei oder schon gebunden, und doch sofort wirft er mit dem Felleisen alle Pläne unter den Tisch, lässt die schon bereiten Pferde ausspannen und bleibt in Parma, nur weil ihn, den immer spiellüsternden Hasardeur, schon diese winzige und ganz ungestaltete Chance eines Abenteuers toll macht. So scheinbar sinnlos und so weise in seinem eigensten natürlichen Sinn handelt Casanova jederzeit und jedes Orts. Für eine Stunde mit einer unbekannten Frau wird er Tag oder Nacht, morgens oder abends unfehlbar zu jeder Torheit bereit sein. Wo er begehrt, schreckt ihn kein Preis. Wo er erobern will, kein Widerstand. Ob eine Frau wiederzusehen, jene deutsche Bürgermeisterin, die ihm anscheinend nicht besonders wichtig ist und von der er gar nicht weiß, ob sie ihn wird beglücken können, geht er mit frecher Stirn ungeladen und bewusst unerwünscht in Köln in eine fremde Gesellschaft, muss mit verbissenen Zähnen sich vom Gastgeber abkanzeln und von den anderen verlachen lassen, aber was fühlt, wenn er brünstig ist, der Hengst von den Prügeln, die auf ihn niederprasseln? Hungernd und frierend zwischen Ratten und Ungeziefer wird Casanova eine Nacht im eiskalten Kellerraum gern erdulden, winkt nur im Morgengrauen eine durchaus nicht bequeme Schäferstunde. Er riskiert dutzendmal Degenstiche, Pistolenschüsse, Beschimpfungen, Erpressungen, Krankheiten, Erniedrigungen und zwar nicht, was schon immer begreiflicher wäre, für eine Anna Diomene, für eine einzig und wahrhaft Geliebte, für die mit aller Inbrunst der Seele und Zusammengefasstheit der Sinne Begehrte, sondern für Frau Jedermann, für Frau Irgendwer, für jede gerade erreichbare Frau, nur weil sie Frau ist, Spezies von jenem andersartigen und für ihn so begehrlichen Geschlecht. Jeder Kuppler, jeder Zuhälter kann den weltberühmten Verführer auf das Bequemste ausrauben, jeder zugängliche Gatte oder gefällige Bruder ihn in die schmutzigsten Geschäfte reiten, sofern nur seine Sinne gereizt sind. Aber wann wären sie es nicht? Wann Casanovas erotischer Durst jemals vollkommen gestillt? Semper novarum rerum cupidus. Allzeit neue Beute gierig, vibrieren seine Lüste unablässig einem Unbekannten entgegen. Eine Stadt ohne Abenteuer ist für ihn keine Stadt. Die Welt ohne Weiber nicht Welt. Wie Sauerstoff, Schlaf und Bewegung braucht dieser männische Leib unablässig sein weich, wollüstiges Bettfutter und der unstete Sinn die flirrende Spannung des Abenteuers. Keinen Monat, keine Woche, kaum einen Tag. Nirgends und niemals kann er sich wohlfühlen ohne Frauen. Enthaltsamkeit heißt, aus Casanovas Vokabular übersetzt, ganz einfach Stumpfsinn und Langeweile. Kein Wunder, dass bei so robustem Appetit und beharrlichem Konsum die Qualität seiner Weiblichkeit nicht durchgängig vollwertig bleibt. Mit solch einem Kamelmagen der Sinnlichkeit wird man nicht Feinschmecker, kein Gourmet, sondern simpler Vielfraß, bloßer Gourmand. Darum bedeutet, Casanovas Geliebte gewesen zu sein, an sich durchaus noch keine besondere Empfehlung. denn man muss weder Helena noch Jungfrau und keusch, noch sonderlich geistvoll, wohlerzogen und verlockend sein, damit der hohe Herr sich herablasse. Dem leicht Verführbaren genügt meist die bloße Tatsache, dass sie Frau ist, Weib, Vagina, polares Geschlechtswesen, von der Natur geformt, ihm seine Sinnlichkeit abzufüllen. Schönheit, Klugheit, Zartheit, erfreuliche Zugaben gewiss, aber doch was für lächerliche Nebensache gegenüber dem einzig entscheidenden Faktum der bloßen Weibheit. Denn nur dies, Weibheit, immer neue, immer andere, wünscht und will Casanova in jeder Form und Entformung. Deshalb beliebe man gründlich abzuräumen mit etwa vorhandenen romantischen oder ästhetischen Vorstellungen dieses weitläufigen Hirschparks. Wie immer bei dem professionellen, also wahllosen Erotiker, erweist sich die Kollektion Casanovas als reichlich bunt gewürfelt, durchaus ungleichwertig und, weiß Gott, nicht durchweg eine Schönheitsgalerie. Einige Gestalten zwar, zarte, süße, halbwüchsige Mädchengesichter möchte man gezeichnet wissen, von seinen malerischen Landsleuten Guido Reni und Raphael, einige auch von Rubens gemalt oder von Boucher mit zartem Rötel auf seidene Fächer hingedeutet. Aber daneben, welche Gestalten auch? Englische Gassenhuren, deren freche Fratze nur der grimmige Stift Hogarths wiedergeben könnte, zerluderte alte Hexen, die Goyas Grimm herausgefordert hätten, verseuchte Dirnengesichter im Stil des Toulouse-Lautrec, Bauernmenscher und Dienstboten, willkommene Sujets für den derben Bräugel. Ein tolles Kunterbund von Schönheit und Schmutz, Geist und Gemeinheit, ein rechter Jahrmarkt des Zufalls, ohne Hemmung und Auswahl. Denn dieser Panerotiker hat in der Wollust rüde Geschmacksnerven und der Radius seiner Begierde dehnt sich bedenklich weit ins Absonderliche und Abwegige. Diese Art permanenten Liebesbetriebs kennt keine Vorliebe, sie packt und fasst, was eben um die Ecke kommt. Sie fischt in allen Strömen und Flüssen, den Quellklaren und den Schmutzigen, den Verbotenen und den Erlaubten. Sie kennt, diese grenzenlose und rücksichtslose Erotik, keine Schranken weder der Moral noch der Ästhetik noch des Anstands noch des Alters, kein Oben und kein Unten, kein zu früh, kein zu spät. Casanovas Abenteuer beginnen bei Altersklassen, die in unseren reglementierten Zeiten ihn schonungslos mit dem Staatsanwalt in Konflikt brächten und reichen hinauf bis zum grausen Gerippe, bis zu jener 70-jährigen Ruine der Herzogin von Urfé, die schauerlichste Schäferstunde, die wohl jemals ein Mann im geschriebenen Wort der Nachwelt schamlos anvertraute. Durch alle Länder, durch alle Klassen wirbelt diese keineswegs klassische Walpurgisnacht. Zarteste, reinste Gestalten, erglühend im Schauer erster Scham, vornehme Frauen, Spitzen übersät und im Glanz ihrer Edelsteine, reichen dem Abhut der Bordelle, den Scheusalen der Matrosen schenken, hastig die Hand zum Reigen. Die zynische Bucklige, die perfide Hinkende, lasterhafte Kinder, brünstige Greisinnen, all das tritt sich die Füße im Hexentanz. Die Tante räumt der Nichte das noch warme Bett, die Mutter der Tochter, Kuppler schieben ihre Kinder, gefällige Ehemänner, dem immer Begehrlichen, die eigenen Frauen ins Haus, Soldatendirnen tauschen mit Edeldamen das gleiche geschwinde Vergnügen derselben Nacht. Nein, man gewöhne sich endlich ab, die Liebestaten Casanovas unbewusst in der Art der galanten Kupferstiche des Dix Huitième und mit anmutigen amorösen Appetitlichkeiten zu illustrieren. Nein und siebenmal nein. Man habe doch endlich den Mut, hier einmal die wahllose Erotik in ihrer krassen Gegensätzlichkeit, in ihrem wirklichkeitsechten Realismus als Pandemonium der männlichen Sinnlichkeit zu sehen. Eine so unerschöpflich wahllose Libido wie die Casanovas geht über Stock und Stein und vor allem an nichts vorbei. Ihn lockt das Abstruse, nicht minder als das Alltägliche. Es gibt keine Anomalie, die ihn nicht hitzte, keine Absurdität, die ihn ernüchterte. Verlauste Betten, verschmutzte Wäsche, zweifelhafte Gerüche, Kameradschaft mit Zutreibern, die Gegenwart heimlicher oder bestellter Zuschauer, gemeine Ausbeutungen und die üblichen Krankheiten, all das sind unfühlsame Kleinigkeiten für diesen göttlichen Stier, der, ein anderer Jupiter, Europa umarmen will, die ganze Weibwelt in jeder Form und Entformung, in jeder Gestalt und in jedem Gerippe. Maßlos neugierig, ebenso auf das Fantastische wie auf das Natürliche in seiner panischen und fast schon manischen Lust. Gerade aber dieses Panische, dieses Rauschhafte und Naturhafte seines Begehrens gibt Casanova unerhörte Macht über die Frauen, eine beinahe Unwiderstehlichkeit. Mit jähem Instinkt vom Blute her spüren sie in ihm das Manntier, den brennenden, lodernden, ganz ihnen entgegengeschnellten Menschen. Und sie lassen sich besitzen von ihm, weil er von ihnen vollkommen besessen ist. Sie fallen ihm zu, weil er ihnen verfallen ist, und zwar nicht ihr, der Einzelnen, sondern der Pluralität der Frau in ihnen, dem Gegensatz, dem anderen Pol. Hier ist endlich einer, so fühlen sie aus Intuition des Geschlechts, dem nichts wichtiger ist als wir, der nicht wie die anderen müde von Geschäften und Pflichten verdrossen und ehemännisch nur so zwischendurch und nebensächlich uns umwirbt, sondern einer, der uns entgegenstürzt mit der vollen wildbachhaften Wucht seines Wesens. Einer, der nicht spart, sondern verschwendet, der nicht zögert und wählt. Und wirklich, restlos weiß er sich hinzugeben, den letzten Tropfen Lust aus seinem Leibe, den letzten Dukaten aus der Tasche. Alles wird er immer bereit sein für eine jede, nur weil sie Frau ist und in diesem Augenblick seinen Weibsdurst stillt, unbedenklich hinzuopfern. Denn Frauen glücklich zu sehen, selig überrascht, entzückt, lachend und hingerissen, ist für Casanova Endgenuss allen Genießens. Er überhäuft, solange er noch Geld hat, eine jede mit zärtlich gewählten Geschenken, schmeichelt mit Luxus und Leichtsinn ihren Eitelkeiten. Er liebt, sie üppig zu kleiden, in Spitzen zu hüllen, ehe er sie nackt enthüllt. Sie zu überraschen mit nie gesehenen Kostbarkeiten, sie zu überrauschen mit Sturzwellen der Verschwendung und Flammenspiel der Leidenschaft. Wirklich ein Gott, ein schenkender Jupiter, der zugleich mit der Glut seiner Adern auch mit goldenem Regen die Geliebte überströmt. Und dass er, auch hierin Jupiter gleich, dann bald wieder in Wolken entschwindet.